Kollur dagegen ist bekannt wegen des einen Steins, des vielleicht berühmtesten Diamanten der Welt. Hier in der Gegend kennt jeder die mystischen Geschichten, die sich um ihn ranken. Auch Gopal Rao lächelt, als der Name fällt. Koh-i-Noor. Der Name stammt aus dem Persischen und heißt übersetzt Berg des Lichts. In Kollur, so die Legende, soll er im 14. Jahrhundert gefunden worden sein. Srinivas Reddy ist mitgekommen in das Geisterdorf. Reddy ist Archäologe und Historiker. Er leitet ein privat gestiftetes Kulturzentrum in Andhra Pradesh. In Kollur ist er nicht zum ersten Mal. Er hat sich mit der Geschichte des Ortes beschäftigt. Südindien war einst berühmt für seine Edelsteine. So gut wie alle weltweit gehandelten Diamanten kamen aus dieser Region. So we also have records, we do not have any inscriptional evidence, but we have literary references. Es gibt keine Beweise dafür, dass der Koh-i-Noor wirklich hier gefunden worden ist. Es gibt aber Hinweise von Reisenden. Der Franzose Tavernier hat zum Beispiel die Diamantenminen in dieser Gegend besichtigt. Es sind schon immer viele Menschen hierher gekommen, um mit Diamanten zu handeln. Used to get a lot of money through trading diamonds. Konkret machte damals offenbar die Geschichte über einen besonders großen Diamanten von der Form und der Größe eines Hühnereis die Runde. Der Koh-i-Noor in seiner ursprünglichen Form passt auf diese Beschreibung. Einziger Haken der Geschichte, es gibt zwei weitere Edelsteine, die in Frage kommen. Sie gelangten offenbar allesamt in den Besitz der legendären Mogul-Herrscher, muslimische Eroberer aus Zentralasien, die im 16. Jahrhundert nach Afghanistan und Indien kamen und hier eine Weltmacht aufbauten. Neu-Delhi. William Dalrymple lebt in einem Landhaus vor den Toren der Stadt. Der gebürtige Schotte hat selbst adelige Vorfahren. Seine ganze Faszination aber gilt den Regenten Südasiens. Dalrymples Bücher über den Untergang des Mogulreiches sind in Indien Bestseller. Der Koh-i-Noor spielt darin immer wieder eine Rolle. Aber weil der Stein noch heute Regierungen, Gerichte und Medien beschäftigt, hat sich Dalrymple jetzt ganz in ihn verbissen. Ich arbeite jetzt seit einem halben Jahr an der Geschichte und je mehr ich recherchiere, desto verschwommener wird das Bild. Das ist typisch für Indien. Das Einzige, was klar ist, ist, dass viel Quatsch und viele Mythen über den Diamanten erzählt werden. And trying to establish hard facts about its past is very, very difficult. And at the end of 6 months research, examining everything that's been written about this diamond and going into archives all over Afghanistan, Iran and in India. Ich war in den Archiven in Afghanistan, Iran und Indien. Ich glaube, ich habe so gut wie alle Quellen gelesen. Die erste richtige Quelle, die den Koh-i-Noor benennt, stammt aus dem Jahr 1751. Sie wurde noch nie ins Englische übersetzt und stammt von einem iranischen Geschichtsschreiber, der über den Angriff der Perser auf die Stadt Delhi im Jahr 1739 berichtet. . 1739 griffen die Perser unter ihrem Anführer Nadir Schah das Mogulreich an. Delhi war damals einer der reichsten Orte der Welt. Hier lebten 2 Millionen Menschen. Keine europäische Stadt kam an die Größe und Macht Delhis heran. Die persische Besetzung Delhis dauerte nicht lange, insgesamt 57 Tage. Aber sie kostete Zehntausenden Zivilisten das Leben. Eine lange Karawane machte sich auf den Weg ins heutige Iran. 700 Elefanten, 4000 Kamele und 12.000 Pferde schafften die Reichtümer aus der Stadt Delhi heraus. Darunter auch einen großen Diamanten. Nadir Schah verpasste ihm schließlich den Namen Koh-i-Noor. Was Nadir Schah damals wohl nicht wusste, den Koh-i-Noor umgibt eine Legende. Indischen Quellen zufolge lastet ein Fluch auf dem Diamanten. Er gehe zurück auf einen hinduistischen Text aus dem Jahr 1306. Darin soll stehen: Derjenige, der diesen Diamanten besitzt, wird die ganze Welt besitzen. Aber ihn wird auch alles Unglück dieser Welt treffen. Nur Gott oder eine Frau können den Diamanten ungestraft tragen. Und siehe da, Nadir Schah wurde 8 Jahre, nachdem er den Koh-i-Noor aus Delhi geraubt hatte, Opfer eines Mordkomplotts. Der Koh-i-Noor hatte nun einen neuen Herrn, Ahmad Khan Abdali, ein Afghane und Leibwächter Nadir Schahs. Er hatte in der Mordnacht den Harem von Nadir Schah beschützt. Als Dank dafür gaben die Frauen ihm den Koh-i-Noor. So lautet zumindest die afghanische Version der Geschichte. In Afghanistan ist Ahmad Khan Abdali heute unter dem Namen Ahmad Shah Durrani bekannt. Er gilt als Vater der Nation. Kabul, Afghanistan. Abdul Sabah Junbash arbeitet an einem der wohl ruhigsten Orte dieser unruhigen Stadt. Wer die Sicherheitskontrollen passiert hat, sieht keine waffenstarrenden Soldaten mehr und auch keine grauen Sprengschutzmauern. Der Shah Bubo Jan Palast ist ein wundervoll restauriertes Jugendstilgebäude. Es beherbergte im 19. Jahrhundert eine afghanische Königin. Im Bürgerkrieg in den 90er Jahren war es völlig zerstört worden. Präsident Hamid Karzai ließ es wieder aufbauen und gab es der Afghanischen Akademie der Wissenschaften. Hier auf diesem weitläufigen Gelände forscht Abdul Sabah Junbash zur Geschichte Afghanistans und auch über Ahmad Shah Durrani. Er stieß mit seiner Armee bis ins heutige Nordindien vor. Als er von dort nach siegreichen Schlachten zurückkehrte, zeigte er zum ersten Mal den Koh-i-Noor öffentlich. Er befestigte ihn in seiner Krone. Aber das Glück währte nicht lange. Schon kurz nachdem Ahmad Shah Durrani mit dem Koh-i-Noor in der Tasche das afghanische Reich begründet hatte, begann ein mysteriöses Geschwür, sein Gesicht geradezu wegzufressen. Ergriff etwa der Fluch des Koh-i-Noor den afghanischen Regenten? Von nun an musste tatsächlich jeder Träger des Koh-i-Noor leiden. Ahmad Shahs Sohn Timur regierte zwar mehr als 20 Jahre lang, aber er wurde vergiftet. Shah Zaman, ein Sohn Timurs, verlor erst das halbe Reich, dann rebellierten die Einwohner Kabuls gegen ihren König. Ein Aufständischer ließ ihm die Augen ausstechen. Gerade noch rechtzeitig konnte Shah Zaman seine wertvollsten Schätze verstecken. Den Koh-i-Noor platzierte er in einer Mauerscharte. Der berühmte und begehrte Diamant verschwand von der Bildfläche. Einer von Samans Brüdern und Nachfolgern ließ 2 Jahre später nach dem Koh-i-Noor fahnden, Shah Shuja. Shujas Männer fanden den Diamanten nach monatelanger Suche wieder. Er diente einem islamischen Dorfgeistlichen als Briefbeschwerer. Der Mann wusste offenbar nichts von der Geschichte des Diamanten. Was aus dem Geistlichen wurde, ist nicht bekannt. Fortan trug Shuja den Koh-i-Noor stolz am rechten Oberarm. Aber er wurde nach nur 6 Jahren aus dem Amt geputscht. Shuja floh in das Königreich Punjab, das heute zum Teil zu Pakistan und zum anderen Teil zu Indien gehört. Der Herrscher dort, der Maharaja von Lahore, war ein gerissener Krieger. Sein Name Ranjit Singh. Shah Shuja hatte den Stein unter seinem Turban versteckt und allen gesagt, dass er den Diamanten verloren habe. Aber Ranjit Singh ließ ihn abtasten. Und als Zeichen seiner Freundschaft wollte Ranjit Singh mit Shuja die Turbane tauschen. So fand der Maharaja das Versteck des Koh-i-Noor, sagt zumindest die Legende. Aber erst als Ranjit Singh Shujas Sohn foltern ließ, rückte der afghanische Flüchtling seinen wertvollsten Schatz heraus. Ranjit Singh ließ fortan keine Gelegenheit aus, den Diamanten zu zeigen. Dann aber nahm mal wieder das Schicksal seinen Lauf. Mehrere Schlaganfälle rafften Ranjit Singh im Jahr 1839 dahin. Das junge Königreich Punjab war nach Ranjit Singhs Tod zerrissen durch einen Erbfolgekrieg. Das war die Chance für die Briten, die inzwischen in Indien Fuß gefasst hatten und einen Krieg gegen das Königreich Punjab vom Zaun brachen. Laut William Dalrymple waren sie auch hinter dem Koh-i-Noor her. And the British write about it obsessively when it's in Ranjit Singh's hands. And die Briten hatten schon lange wie besessen über den Koh-i-Noor geschrieben. Und dann 1849 holten sie ihn sich, nachdem sie die Sikhs geschlagen hatten. Es war nicht Großbritannien, das den Punjab angriff, sondern eine börsennotierte Firma wie Google oder die Lufthansa. Nur mit einer eigenen Armee. Die Übergabe des Koh-i-Noor war Teil des Friedensvertrags. Der Chef der Ostindien-Gesellschaft eroberte den Punjab im Namen der Firma, aber den Koh-i-Noor nahm er im Namen der britischen Königin. Google. And it's much worse. It's much more sinister. It's like Google with armies. Or he takes the Punjab for the company, but he takes the diamond for the queen. It goes on a ship to London, and cholera breaks out on the ship, the Medea. Der Koh-i-Noor sollte per Schiff nach London gebracht werden. Auf dem Schiff der Medea brach die Cholera aus. Es war wie in Werner Herzogs Film Nosferatu, als das Pestschiff in Amsterdam ankommt und alle tot sind. Die Cholera wütete so schwer auf der Medea, dass der Kapitän das Schiff in Mauritius ankern lassen wollte, um Medikamente aufzunehmen. Aber die Medea wurde beschossen. Irgendwie schaffte sie es doch noch nach Portsmouth. Bis dahin ist wirklich fast jeder, der mit dem Diamanten in Verbindung kam, eines üblen Todes gestorben. And almost everyone associated with the diamond in the previous six or seven generations has come to a sticky end. In Großbritannien waren der Diamant und die Geschichte des Fluchs ein gefundenes Fressen für die Zeitungen. Der Koh-i-Noor war der Star auf der Weltausstellung in London im Jahr 1851. Briten aller Klassen standen kilometerweit Schlange, um den Diamanten zu sehen. Aber der Koh-i-Noor wirkte seltsam matt, ganz anders als die anderen funkelnden Diamanten, die Europäer bis dahin verehrten und kannten. In Südasien zählte eher die Größe und nicht das Funkeln, in Europa war es im Grunde umgekehrt. Prinz Albert, der deutsche Ehemann von Königin Victoria, wollte die große Show retten, indem er den Stein schleifen ließ. Der Koh-i-Noor sollte endlich funkeln. William Dalrymple muss lächeln, als er von dieser Episode erzählt. But at the end of it, the cut is a mess, because not only is the Koh-i-Noor particularly irregular, it has particularly complicated. Das Schleifen ging völlig daneben. Offenbar kannten die Schleifer die geologische Beschaffenheit des Steins nicht. Ein Teil schmolz einfach weg. Der Stein verlor zwei Drittel seiner Größe. Heute wäre er, zumindest meiner Kalkulation zufolge, nicht mehr der größte Diamant der Welt, sondern nur noch auf Platz 151. Der Koh-i-Noor funkelte jetzt, aber jeder bisherige Träger, seien es die Mogulen, Nadir Schah, die afghanischen Herrscher oder Ranjit Singh, wären entsetzt gewesen. Und derjenige, der das Schleifen überwachte, starb noch, bevor die Handwerker fertig wurden. Der Herzog von Wellington, damals berühmt durch seinen Sieg über Napoleon in Waterloo, erlitt wie Ranjit Singh einen Schlaganfall. Die Briten beugten sich fortan dem Fluch des Koh-i-Noor. Nur Königinnen sollten den Diamanten tragen dürfen. Die letzte, die ihn öffentlich zur Schau stellte, war die Mutter von Elisabeth II. Ihre Krone ist heute ausgestellt im Tower in London. I have practiced in America, I have practiced in England and I am now Lahore im heutigen Pakistan. Geoffrey Iqbal empfängt in seinem Bungalow in exquisiter Lage mitten in der Stadt. Iqbal ist moderner Künstler. Er hat sogar in der berühmten Tate Gallery in London ausgestellt. Königin Elisabeth II. Ist persönlich zu einer seiner Vernissagen gekommen. Aber Iqbal ist auch Rechtsanwalt und vor dem Hohen Gericht in Lahore kämpft er derzeit einen, wie er findet, Kampf ums nationale historische Erbe. Iqbal fordert den Koh-i-Noor zurück. This diamond, I respectfully maintain, was taken under force coercively. Dieser Diamant wurde von den Briten, von der britischen Ostindien-Gesellschaft, gewaltsam genommen. Von einer Firma, von einem König, dessen Thron in Lahore stand. Wenn eine Firma so etwas in Deutschland tun würde, würde man es als Terror bezeichnen oder Verrat. Die Leute, die den Stein aus Lahore geraubt haben, sollten nachträglich verurteilt werden. Und zwar vom Hohen Gericht hier in Lahore. They should be prosecuted even though they may be dead for 200 years. The court to prosecute is the Lahore High Court. Iqbal hatte vor knapp einem Jahr am Hohen Gericht in Lahore eine Petition eingereicht. Er will, dass das Gericht die britische Königin auffordert, den Koh-i-Noor an Pakistan zurückzugeben. Seit 50 Jahren kämpft Iqbal nun schon um den Diamanten. Er ist besessen, genauso wie die einstigen Träger des Edelsteins. Iqbal hat nach eigenen Angaben 786 Briefe an die pakistanischen Behörden und an die Königin geschrieben. I received two letters in detail from the Queen after that was in the 60s. Zweimal hat die Königin geantwortet. Das war in den 60er Jahren. Jetzt hat sie wahrscheinlich zu viel zu tun und keine Zeit mehr zu antworten. Damals schrieb sie, dass sie sich gut daran erinnere, dass wir uns auf einer Ausstellungseröffnung getroffen haben. Das fand ich erstaunlich. Kind of that floored me and I have been that way very impressed. Aber in der Kernfrage ist Iqbal nicht weitergekommen. Kein Wort der Königin zum Koh-i-Noor. Seine Petition vor dem Hohen Gericht kommt nicht voran, aber Iqbal will nicht aufgeben. Er argumentiert, dass Pakistan die Rechtsnachfolgerin des alten Königreichs Punjab sei und die Briten hätten den Koh-i-Noor geraubt. Dass der König von Punjab den Stein selbst unter wahrscheinlich zweifelhaften Umständen vom gestürzten afghanischen Herrscher Shah Shuja abgepresst hatte, das tut Iqbal als unbewiesenes Gerücht ab. Der Anwalt aus Lahore ist ohnehin nicht der Einzige, der den Diamanten für sein Land zurückfordert. Sogar die Taliban in Afghanistan hatten während ihrer Herrschaft in den 90er Jahren Ansprüche in London angemeldet. Die Taliban sehen sich auch in der Tradition von Ahmad Shah Durrani, dem Vater Afghanistans und Träger des Koh-i-Noor. Abdul Sabah Junbash von der Afghanischen Akademie der Wissenschaften hält aber nichts von einer Rückgabeforderung. Die Taliban wollten nur die Menschen blenden und ihnen zeigen, wie mächtig sie sind, dass sie selbst den Koh-i-Noor zurückfordern können. Wir haben bedeutendere Schätze an Invasoren verloren. Ich finde, der Diamant gehört Indien. Da wurde er schließlich gefunden. Well, those who believe the Koh-i-Noor should be returned, Rakesh Sinha, Professor. It's hard to believe the Koh-i-Noor diamond has become not just a prominent subject of discussion, but also of potential controversy. This is the Koh-i-Noor diamond, which reached Britain during the reign of the British Empire and became the magnificent. Tatsächlich tobt in Indien die Debatte um den Koh-i-Noor am lautesten. Soll die Regierung den Diamanten zurückfordern? Der Koh-i-Noor sei indisches Eigentum, erklärte die indische Regierung zuletzt im Herbst 2016. Aber so richtig glaubt niemand daran, dass Großbritannien den sagenumwobenen Diamanten, den viele Menschen in Südasien inzwischen als Symbol des britischen Kolonialismus und damit einhergehender Plünderungen ihrer Länder ansehen, jemals zurückgeben wird. Zurück in Kollur, jenem Geisterdorf, in dem die Geschichte des Koh-i-Noor einst begonnen haben soll. Srinivas Reddy, der Archäologe, findet, dass der Koh-i-Noor hierher nach Südindien gehört. Vielleicht nicht nach Kollur, das ja längst ein Geisterdorf ist, aber in den Bundesstaat Andhra Pradesh. The best claim is the Andhra Pradesh state. Because it hails from this area. Der Stein kommt aus Andhra Pradesh, das sagen die meisten Quellen. Hier am Ufer des Flusses Krishna wurde er gefunden. Obwohl der Koh-i-Noor seit 1380 so oft die Besitzer gewechselt hat, haben wir den größten Anspruch. Das würde die Menschen hier stolz machen, jeden Einzelnen, der hier geboren wurde. The self-esteem of every man who is born on the Andhra land. Srinivas Reddy will demnächst einen ersten Schritt machen, denn Andhra Pradesh soll ein neues Staatsmuseum bekommen. Reddy will sich dafür einsetzen, dass der Koh-i-Noor, wenn schon nicht im Original, dann zumindest thematisch in der Ausstellung vorkommen wird.